Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Virus Wochensicht. Diesmal die Woche 25, 2011. Das sind nicht die Themen, die ihr sucht. Tja, was ist da los? Was hat diese komische Ansprache zu bedeuten? Der komische Titel des heutigen Podcasts. Ja, ganz einfach. Runes of Magic ist herausgekommen. Nein, deswegen ist der Titel noch nicht, aber wir kommen noch dazu im Laufe der Sendung. Runes of Magic ist herausgekommen, ist Chapter 4. Und mal davon abgesehen, dass in Runes of Magic immer noch keine Wildkatzen drin vorkommen, was total unverzeihlich ist, ja. ich habe tatsächlich gedacht, beziehungsweise, ja, ich muss da jetzt gleich mal weiter ausholen. Ich habe eigentlich gedacht, dass die Zwerge als spielbare Klasse auszuwählen sind. Da warten viele drauf. Und Frogster hat eben in den Pressemitteilungen das eben, ja, sagen wir mal, etwas unglücklich dargestellt, so dass man meinen könnte, eben die Zwerge seien in dem neuen, groß angekündigten Update Chapter 4 eben jetzt als spielbare Klasse auszuwählen. Dementsprechend haben auch viele Leute das erwartet und auch damit gerechnet. Ich habe auch Informationen, dass es eben tatsächlich auch auf der amerikanischen Seite von Runes of Magic gestanden hat, dass die spielbaren wären, die Zwergen. Das ist nicht der Fall. Und das ist ein riesengroßes Manko. Ich bin natürlich gleich am Erscheinungstag, das war der 16. Der 16. Juni, und da bin ich gleich los, habe mir das die Box natürlich gekauft, weil da auch noch die Specials dabei waren, ja, und habe gedacht, ja, jetzt kann ich hier schön die Zwerge mal anspielen und mir eine schöne Klasse, einen schönen neuen Krieger erstellen. Ja, nichts war dann eben. Es gibt, also die Änderungen sind ja wenig spektakulär, sage ich mal so. Für manche ändert sich so gut wie gar nichts. Für andere ist zumindest mal eine kleine Verbesserung zu sehen. Warum ist das so? Zunächst mal die Hauptänderungen beziehen sich mal wieder, klar, auf die hochleveligen Charaktere, also die Leute, die quasi schon am Ende ihres Levels sozusagen, also an dem möglichen erreichbaren Level angekommen sind. Und ja, für die gibt's halt jetzt eine neue Instanzen, neue Welt, die eben erforscht werden kann. Ja, das hört sich so dramatisch an. Es sind aber auch nur, ja, Gebiete halt. Ja, einige oder wenige Gebiete. Oder glaube ich sogar nur eins. Ich habe da leider den Überblick verloren, weil, muss ganz ehrlich sagen, was mich total nervt, ist, ich habe jetzt halt damit gerechnet, dass ich eine neue Klasse oder eine neue Rasse anfangen kann zu spielen, ja, okay, und dann habe ich auch keine Lust, mit dem alten Char weiterzuspielen. Da gibt es genug Probleme momentan, vor allem mit der Zweitklasse, ja, also es gibt sehr viele Schwierigkeiten. Wenn man in einem Gebiet die Quests erledigt hat mit seiner Primärklasse, dann kann man natürlich diese Quest nicht mehr erledigen mit seiner Sekundärklasse. Und das bedeutet eben, dass das Leveln absolut irre ist. Ja, da bleibt dann nur noch die Tagesquests und eben stupides Mob abschlachten, und das ist mir einfach zu blöd. Ja, ich will Questen, ich will Abenteuer erleben und nicht hier das Ganze in Arbeit ausatmen lassen und tagelang nur rumlaufen, farmen und Mob abschlachten. Das ist so ziemlich das Langweiligste, was es gibt. Ja, und das ist ja Stress. Ich will keinen Stress beim Spielen. Ne? So, und jetzt ist zwar noch eine Drittklasse eingeführt worden, ja, und ein Gebiet, in dem man diese Drittklasse dann eben am Anfang etwas leveln kann. Das heißt natürlich nicht, dass jetzt wieder dass für die anderen Klassen, oder dass es dann eben, wenn es weitergeht, dass überhaupt möglich ist, diese Klasse auch weiterhin so gut nach oben zu pushen. Also es ist schon ziemlich nervig, muss man ganz klar sagen. Und ich bin schwer enttäuscht von diesem Update, wie gesagt. Außer dass noch die Kundschafter zusammengestaucht wurden, der Charakter, und jetzt nicht mehr so gute Fähigkeiten hat. Ja, ist eben da eh nicht viel Neues vorhanden. Ich habe da jetzt trotzdem, damit ich dieses Geld nicht umsonst ausgegeben habe, ja, habe ich mir ja gleich mal einen Chart erstellt und fange jetzt damit an. Und was soll ich sagen, es ist immer das Gleiche, es ist einfach nur noch langweilig. Da müssen sich die Leute was einfallen lassen bei Frogster, finde ich, dass auch dem Neueinsteiger hier etwas geboten wird oder den Leuten, die eben einen neuen Char hochleveln wollen, dass da vielleicht ein bisschen mehr Abwechslung geboten wird, dass da vielleicht auch mal Änderungen im Stile von WoW, sage ich mal, gibt, wo dann auf einmal eben sich ganze Welten verändern nach einem Patch. Und ja, dass man dann eben mal Abwechslung hat, ganz einfach, ja. Gut, jetzt Star Wars, The Old Republic, ebenfalls ein MMORPG, genauso wie Runes of Magic, wenn ihr jetzt die ganze Zeit gedacht habt, von was redet der Kerl nur, ja. Also, Star Wars The Old Republic soll eben jetzt bald erscheinen. Das Warten und Hoffen bei den Fans, ja, hält sich so in etwa die Waage. Das Problem ist, dass es schon lange, lange angekündigt ist. Und es kommt und kommt einfach nicht auf den Markt. Ja, gut, schön, ist ja nichts Neues. Nur es gibt auch Hoffnung, dass eben Star Wars The Old Republic dann doch eben so ein bisschen wird wie ja, World of Warcraft, so sagen wir mal in dem Stil, ja, weil ich weiß, viele Leute schimpfen über World of Warcraft, viele, auch viele Online-Rollenspieler schimpfen über das ist, Star Wars, über WoW. Warum? Weil es eben einen besonderen Flair hat. Aber sind wir mal ehrlich. Es hat einen Grund, warum es so erfolgreich ist. Und ich glaube, es trifft eben den Nerv von vielen Spielern, ja, die einfach Abenteuer erleben wollen, ja, und eine schöne, ausgereifte Spielstory haben wollen. Und das ist das Erfolgsrezept von eines MMORPG. Und das sieht man auch, weil neben WoW gibt es nichts, was auch nur annähernd in die Liga des Erfolgs aufgestiegen wäre in diesem Genre, als eben dieses Spiel WoW selbst. Und ja, die Macher von Star Wars The Old Republic werden eben jetzt nicht müde zu sagen, dass es eben auf keinen Fall so wird wie World of Warcraft. Und je öfter die das sagen, ja, desto trauriger werde ich und desto mehr denke ich, oh, das wird wahrscheinlich dann nichts für mich werden, weil eben das Spielprinzip gut ist. Und was wäre besser gewesen als eine Art WoW, nur eben in dem Star Wars-Universum, in dem man noch viel mehr Möglichkeiten hat, eine Story weiterzuführen. Und das ist einfach eine tolle Sache eigentlich, ja. Sollte eigentlich perfekt sein, ne? Ja, könnte man zumindest meinen. Aber offenbar sind da die Entwickler, haben da offenbar so ein Differenzproblem, dass sie nicht gern mit WoW ja, in eine Schublade gesteckt werden wollen. Aber das ist ja, ich meine, was ist denn eine größere, ja, eine größere Auszeichnung als mit dem mit Abstand erfolgreichsten und meistverkauftesten Rollenspiel aller Zeiten, Online-Rollenspiel, definitiv. Das ist doch, das ist eine Riesenehre. Ja. Also ich bin da immer ein bisschen entsetzt, wenn ich solche Aussagen lese dann. Und das sehen auch mittlerweile andere so. Hier das Magazin, ich habe den Artikel verlinkt, Kotaku fragt sich auch oder sagt auch, je mehr die sagen, WoW, es wird nicht so wie WoW, desto weniger möchte ich das Spiel, hat eben der Artikelautor beispielsweise geschrieben. Er zeigt einige schöne Sachen auf, er zeigt aber auch einige Schwächen auf, was man zu erwarten hat in diesem Spiel. Ja, also ich meine, allein schon das Star Wars-Thema ist ja schon riesig groß und bietet eigentlich für viele, viele Fans ja ein riesen Freudenlevel, ja, dass jetzt eben das möglich sein würde, hier drüber ein MMORPG zu spielen. Und oi, oi, oi, was soll ich denn sagen? Viele, viele Stunden würde das kosten. Ja, vielleicht ist es ja so gar nicht so schlecht, dass, wenn das Spiel gar nicht so gut wird wie WoW, ja, dann kriegt man doch noch Zeit für andere Sachen dann. Ja. Das ist ja wirklich schlimm manchmal bei WoW. Ich selbst spiele übrigens kein WoW mehr, falls ihr jetzt mir hier eure Zugangsdaten schicken wollt, um Himmels Willen, ja, nie. Und auch euren Char-Namen bei WoW braucht ihr mir nicht das schreiben mit einem inklusive Server, weil ich eben WoW nicht spiele mehr. Ach, warum? Fragt nicht. Ja. Aber naja, ich habe eben so meine Probleme mit dem Leveln, ja. Bei Runes of Magic ist es ja eigentlich noch schlimmer, aber ja, es ist eben. Da ist eben die Hoffnung und die Tatsache, dass es eben ein kostenloses MMORPG ist, eben dann doch immer wieder verführerisch damit anzufangen. Während der bei WoW muss man ja monatlich zahlen, wie ihr alle wisst. Und ja. Das wird man auch übrigens bei Star Wars The Old Republic machen müssen, aber da werde ich wahrscheinlich nicht zurückhalten können, da werde ich schwach werden. Und wird da wohl ein Abo erstmal abschließend zu gucken, wie das dort weitergeht. Muss sein. Also, das möchte ich dann doch schon mal gespielt haben, ja, dieses Star Wars The Old Republic. Und dann werden wir mal sehen, wie gut das wird, ja. Gut, nächstes Thema. Leute, also, boah, jetzt wird's wieder richtig auf. Das könnte wieder der Aufreger der Woche werden bei mir. Plattenlabels, die kritisieren die GEMA, wegen YouTube-Blockade. So, jetzt muss man sich jetzt mal aus der Zunge zergehen lassen. Die Plattenlabels. Ja, also da, wo viele Leute sagen, das sind die Halsabschneider, die Blutsauger, die schlimmsten Wegelagerer in der Geschichte der elektronischen Medien. Ja, die, selbst die kritisieren die GEMA, ja, weil die GEMA sich nicht mit YouTube einigen kann oder will. Ja, ich vermute mal Letzteres, ja. In anderen Ländern haben sich die ähnliche Institutionen wie GEMA schon mit YouTube geeinigt, in vielen Ländern. Und da geht es komischerweise auch, ja. Und GEMA hat hier offenbar eine vollkommen falsche Vorstellung von der digitalen Welt, eine vollkommen illusorische Vorstellung, was sie verlangen können in dem Zeitalter der freien Information, der freien Daten. Und diese Haltung gegenüber YouTube ist total improduktiv, also absolut sinnlos, weil die Leute, die das Video auf YouTube nicht anschauen können, ja, die kaufen sich vielleicht dann deswegen auch nicht zum Beispiel die CD, ja. Weil als ob das jetzt ja, oder das jetzt ein Grund wäre, wenn man auf YouTube ein Video nicht anschauen kann, dass man sich dann lieber die CD kauft. Aber im Gegenteil ist das doch eher dann der Fall, ja. Aber wie auch immer, die Google würde zahlen, ja, für GEMA-Videos. Das heißt, jedes Mal, wenn dann eben, oder mit einer Pauschale, so und so, YouTube muss so und so viel zahlen, das ist eine Riesensumme für die GEMA, und dann kann die eben diese GEMA-Videos zeigen. So, das reicht der GEMA offenbar nicht. Die wollen offenbar ein Bezahlmodell so pro anschauen, was vollkommen sinnlos ist. Ich meine, da kann ich mich wieder auf den Kopf stellen, ja, und schreien dabei. Wie weltfremd hier die GEMA offenbar agiert, ja. So kriegen die jetzt überhaupt nichts, ja. Die GEMA kriegt jetzt gar nichts. Die Leute holen sich ihre Musik doch irgendwo, wo sie wollen, ja. Also ob das ein Hinderungsgrund wäre, wenn man die Musik nicht, beziehungsweise das Video nicht auf YouTube sehen kann. Im Gegenteil, statt dass man dann sich das Video anguckt, sagt, ach, das ist ja Wahnsinn, cool, ich hole mir die CD oder ich kaufe mir das jetzt als MP3-Download legal, ne? Das kann man nicht auf YouTube, also, was macht man? Da holt man sich illegal das Lied runter, ja, und hört sich an, und dann ist natürlich die Chance, dass man dann sagt, ja gut, jetzt habe ich es, jetzt brauche ich mir das dazu holen, ist viel größer, als wenn man sich vorher ein Video anguckt, ja. Die meisten Leute wissen ja gar nicht, dass man auch aus dem Video zum Beispiel die Audiospur auskoppeln kann und das dann eben auch hat. Aber alles sinnlos, ja. Diese Aktion hin und her, wie man auch will. Fakt ist, der GEMA geht Geld verloren, den Plattenlabels geht Geld verloren und den Künstlern geht Geld verloren. Die Künstler, die haben ja schon die ganze Zeit, oder viele Künstler haben schon die ganze Zeit gesagt, hier, wir wollen, dass die Videos auf YouTube gezeigt werden, ja. Damit werden wir bekannter, damit können wir auch als wie Werbung unsere Musik verbreiten. Die Plattenlabels haben sich die ganze Zeit etwas zurückgehalten, aber selbst die Plattenlabels wollen jetzt eben, dass die GEMA sich endlich mit YouTube einigt, denn sie wissen, ihnen entgehen Einnahmen, weil die Videos nicht auf YouTube gezeigt werden. Ja, und zwar nicht nur die Einnahmen, die sie dann vielleicht von der GEMA kriegen, sondern hauptsächlich auch die Einnahmen, die sie bekommen von den Leuten, die eben durch solche Videos auf Musik aufmerksam werden. Ich darf mal so sagen, das ist wie mit dem Radio. Ja, wie mit dem Radio. Früher. Früher hat man im Radio ein Lied gehört und es hat einem gefallen und dann hat man es gekauft, wenn einem das gefallen hat. Ja, so. Ist das Lied nicht im Radio gespielt worden, ja, dann wusste man nicht so ein Lied, dann hat man es auch nicht gekauft, das ist doch klar. Ja, die Trendsetter waren immer damals das Radio, dann danach war das zum Beispiel auch MTV oder andere Musikvideosender. Aber die Zeiten ändern sich. Hallo, aufwachen, ihr lieben Dinosaurier. Es ist vorbei. Hier spielt die Musik. Im Internet spielt die Musik. Ja? Und wenn ihr dort nicht präsent seid, ja, dann weiß auch niemand mehr was von eurer Musik. Dann werdet ihr nicht gekauft. Ganz einfach. So sieht das aus. Ja? So kann man das im Prinzip abhaken. Hier wächst eine neue Generation heran. Und es gibt genug Leute, die mittlerweile nicht mal mehr ein Radio haben im Auto, sondern nur noch ihren MP3-Player, ja, mit Verstärker und eben dann darüber die Musik hören. Die haben da gar keinen Willen mehr, sich langweilige Radiosendungen anzuhören. Sorry. Und ja, die machen das dann eben so. Also hier wird was verpennt natürlich und die GEMA ist da angehalten, jetzt endlich was zu tun. Und ich finde auch, möglicherweise sollte auch mal der Gesetzgeber jetzt mal da reingucken, weil die GEMA verhindert hier quasi, dass die Plattenlabels und die Künstler Geld verdienen können. Ja, sie verhindern das durch ihre harte und unrealistische Haltung gegenüber solchen Diensten wie YouTube oder eben generell den digitalen Diensten und da müssen andere Abrechnungsmodelle her und wenn das die GEMA nicht machen kann, dann muss der Gesetzgeber vielleicht einschreiten, um eben den Künstlern wieder die Einkünfte zu sichern und auch den Plattenlabels die Möglichkeit zu geben, hier ihre Videos zu promoten, wie man so schön sagt. Ja, also gut, so. Ne? Ist ja ganz schlimm, Rio schreit nach Gesetzgeber, aber Richard Stallman, der hat eine ganz andere Vorstellung und auch das kann man durchaus unterstreichen, denn solche allgemein sind solche Copyright, sag ich mal, Vorgaben wie von der GEMA oder auch von den Plattenlabels gefordert, einfach nicht mehr zeitgemäß und die können auch nicht mehr lange existieren. Ich sag's gleich auch, wenn es einige Kreative da nicht gern hören wollen. Es ist mal so, die Zeit lässt sich nicht aufhalten. Ja, wer das versucht, ja, der wird untergehen, ganz klar. Da wird der sein, der dann am Schluss nichts mehr verdient mit seinen Werken. Ja. Und wer das kapiert, der kann sich andere Möglichkeiten suchen, mit seinen Werken, mit seiner, ja, ich sag mal, Kunst Geld zu verdienen. Ja. Und das Urheberrecht kommt aus dem 17. Jahrhundert im Prinzip. Ja. Damals nur sehr, sehr lasch gehandhabt, natürlich, klar, sagen wir mal, gut so, schon hätten wir vielleicht manche Sachen, oder wäre die Entwicklung bei manchen Sachen ganz anders da verlaufen, ja, weil ein Weitergeben so gar nicht möglich gewesen wäre. Damals war es aber allerdings sehr, sehr nützlich, weil auch das verhindert hat, dass zum Beispiel Inhalte verändert wurden, im großen Stil verfälscht wurden. Das ist damals ja auch sehr, sehr wichtig gewesen. Ja. Ja. Und eben jetzt ist es eben nicht mehr so der große Grund, sage ich mal. Und jetzt müssen natürlich die entsprechenden Gesetze auch geändert werden. Im Zeitalter der digitalen Medien ist es einfach so nicht mehr möglich. Ja. Das, was heute oder das, was früher zum Beispiel das Radio war, ist eben heute das Internet. Und da müssen Möglichkeiten gefunden werden, dass die Leute uneingeschränkt Zugang haben zu digitalen Medien, zu Musik und auch Videos, ohne dass sie dafür selbst ja, direkt was zahlen müssen. Indirekt, selbstverständlich, klar, da muss dann eben nachgedacht werden, was da das beste Prinzip ist. Ja. Richard Stallman hat zum Beispiel da vorgeschlagen, dass also zunächst mal das DRM ja, quasi ja, verworfen wird. Ja. Auch das ist richtig, denn das verhindert teilweise sogar das legale Kaufen von Sachen, ja, weil eben der Kunde dann eben durch das DRM nicht mehr in der Lage ist, auf all seinen Geräten das von gegen Geld erworbene Medium zu nutzen. Also im Prinzip ist so, dass Stallman hier eine komplett neue Fassung möchte, und ich weiß, viele sind ja nicht ganz, wenn die Stallman hören, dann heißt es klar, oh ja, jetzt nein, der schon wieder. Aber man muss sagen, es ist auf jeden Fall nicht von der Hand zu weisen, was er da vorschlägt. Ja. Manchmal schießt er auch ein bisschen über das Ziel hinaus. Ich habe es letzte Woche ja gesagt mit den mit den E-Books, dass er das Medium am liebsten ja deswegen abschaffen möchte, weil eben DRM verwendet wird bei den E-Books. Und da gibt es sicherlich ja, sag ich mal, Diskussionsbedarf. Ne? Also auch ihm schwebt eben eine Abgabe auf Leer-CDs oder Internetzugänge, übrigens das, was die GEMA schon seit eh und je macht, und das macht mich besonders wütend, aber jetzt mache ich erstmal weiter. Internetzugänge, und zwar im Stil von so einer Kultur-Flatrate. Ja. Es ist auch das, was viele, viele andere seit einiger Zeit sagen, es muss endlich diese Kultur-Flatrate kommen, weil das Problem ist eben, dass es eigentlich das einzigste effektive Mittel ist, da sowohl die Autoren als auch eben die Nutzer zufriedengestellt werden. Es ist nun mal so, und dann kann man mit aller Macht und mit aller Strafe und mit allem Möglichen probieren, was man will. Die Leute werden nicht mehr von kostenlos im Internet zurückgehen auf kostet, ist unbequem. Und auch noch geschützt durch Mechanismen, die eben nicht kundenfreundlich sind, wie eben DRM. Die Leute werden da nicht mehr zurückgehen. Da können sich die Verwertungsgesellschaften, die Autoren auf den Kopf stellen. Ja. Es ist vorbei. Und was jetzt eben gemacht werden muss, ist, die Leute müssen sich überlegen, wie kann das übereingebracht werden? Kostenloser Zugang für die Leute plus Geld für die Autoren. Und das ist eben sowas. Kostenlos, wie gesagt, nur die direkten Kosten sind nicht mehr vorhanden, aber natürlich indirekt kann das gehen. Leer-CD, deswegen bin ich wütend, weil die GEMA eigentlich eine Abgabe auf Audio-CDs, beispielsweise Audio-Leer-CDs, wie damals auch auf Kassetten verlangt, aber trotzdem den Leuten nicht explizit das Recht zugesteht, sich eine Kopie für den privaten Gebrauch zu machen. Und sowas muss übrigens auch im Internet möglich sein. Deswegen auch zum Beispiel eine Abgabe auf Internetzugänge muss auf jeden Fall gemacht werden, wie das natürlich dann hier geregelt werden soll, ist natürlich eine Frage, wo viele Experten noch darüber reden müssen. Kann man sich nicht von heute auf morgen machen. Es muss aber demnächst kommen, sonst werden die Autoren und die Vertriebs die oder die Rechteinhaber eben da massive Einbrüche erleben, und zwar immer weiter und immer weiter und immer weiter, und da hilft alles Jammern nichts, und da hilft auch alles nichts zu sagen, das ist verboten. Tja, ja, es ist vielleicht verboten, ja, bei gewissen Sachen, ja, und die Privatkopie ist immer noch nicht verboten, ja, das muss auch mal gesagt werden. Die Privatkopie ist rechtens, auch wenn hier immer wieder was anderes gesagt wird und die Firmen immer wieder versuchen, durch die Hintertür dieses Gesetz zu unterminieren, beispielsweise wie mit dem Passus, dass eben kein Kopierschutz umgangen werden darf, ja, dass man es das salopp zu formulieren. Aber zum Beispiel bei allen anderen Medien, bei denen man keinen Kopierschutz umgehen muss, dann ist eben auch eine Privatkopie erlaubt. Das muss auch mal gesagt werden. Ich weiß gar nicht, warum sich da die Firmen so dagegen sträuben. Das muss doch endlich mal auch ein Verhältnis wiedergeben, ja, zwischen den verschiedenen Lagern, ein Vertrauensverhältnis. Mittlerweile sind es doch für die Kunden die Plattenindustrie, die Musikindustrie, die Filmindustrie nur noch die Blutsauger, ja, die das Böse, ja. Und für die Plattenfirmen und für die Filmindustrie und die Musikindustrie sind die Kunden mittlerweile auch die Bösen, ja. Wobei das Wort Kunde, ja, dann auch gerne mal ersetzt wird durch Verbrecher, ja. Aber ich kann es nur sagen, ja. Musik hört jeder. Und jeder ist auch, wenn er soweit Fan ist, ja, dann auch bereit für die Musik, für seinen Fan, für seinen, für, schon nicht für seinen Fan, für seinen Star, ja, was auszugeben, ja, schon allein deswegen. Ja, aber wenn dann eben die Firmen so kommen, ja, dann schalten viele Leute zu Recht auf stur und pfeifen dann lieber auf alles, ja. Und wie hat mein Bekannter von mir gesagt, ich brauche die Musik nicht so dringend, wie die Firmen mein Geld brauchen. So ist das. Google, Suchen mit Sprache und Bild. Da ist auch die Woche was Schönes passiert. Google hat wieder mal zugeschlagen und hat für demnächst angekündigt, dass eben eine Suche per Sprache und Bild möglich ist. Übrigens, die Sprachsuche kann man aktivieren schon bei google.com/experimental. Ja, wenn man da drauf geht, google.com/experimental, natürlich in der englischen Seite wie üblich, in der amerikanischen Seite ist klar. Und dort kann man dann verschiedene sogenannte Labs Features aktivieren, also Funktionen, die eben in der Erprobung sind, und da kann man eben auch dieses Sprachsuchen freischalten. Sprachsuche ist bekannt geworden durch zum Beispiel die Android-Handys, wo das super gut funktioniert. Es ist absoluter Wahnsinn, was man damit machen kann, und übrigens auch in Verbindung mit den Diensten, die Google über die Suche anbietet. Das heißt zum Beispiel, wenn man jetzt, was weiß ich, wissen will, wie das Wetter in Frankfurt ist, ja, dann sagt man dann ganz einfach, drückt ein Knöpfchen hier bei der Desktop-Suche jetzt oder eben beim Android-Telefon und sagt dann einfach Weather Frankfurt Germany, und zack, ja, dann kriegt man das entsprechende Wetter dann angezeigt. So. Und das könnt ihr euch jetzt mal hier so in den Gehirnwindungen zergehen lassen, ja, was das bedeutet. Sehr tolle Sachen kann man damit machen. Das erleichtert natürlich die Suche ungemein, und übrigens auch eine große Hilfe, wenn man eine Freisprecheinrichtung im Auto hat, ja, und verschiedene ja, Sachen dann nebenher abfragen will, dann ist das auch eine schöne Geschichte, denn man muss nichts tippen. Klar, darf man nicht und ist auch nicht zu empfehlen, ja, während fahren tippen. Also ja, da kann man noch so ein geekig und nerdig sein, ja, das ist dann doch nicht so gut. Und aber da dann eben die Suche zu aktivieren und dann zu sagen, was man möchte, ist schon ziemlich gut. Oder auch, gerade weil wir schon dabei sind im Auto, ja, man kann auch zum Beispiel bei Android den Handys sagen, Navigate to Frankfurt Main Airport, und schon kriegt man, schon startet die Routennavigation und führt einen, von wo man auch immer ist, ja, das wird ja dann erkannt, durch die wunderbare Welt der Geodaten, ja, wird das erkannt und man wird automatisch dorthin geführt. Das ist, sage ich mal, immer wieder ein richtiger Schritt in die Zukunft. So stellt man sich das vor, so kennt man es aus Science-Fiction-Filmen, ja. Und faszinierende Geschichte. Aber diese Sprachfunktion auf jeden Fall jetzt auch bei Desktop, und ich weiß nicht, ob es beim Desktop jetzt wirklich so viel Sinn macht, ja, das per Sprache einzugeben, zumal dann auch, also ich kann mir das vorstellen, in Büros oder so geht das schon mal gar nicht, ja. Vorher jeder an seinem Schreibtisch sagt dann laut, was er suchen möchte, und ja, wenn dann von nebenan was weiß ich, so eine Ansage kommt, wie zum Beispiel was weiß ich, irgendwie, ne, was Verwerfliches, ja, Nude Wildcats oder so. Ja, ne? Und dann ist es natürlich äußerst blöde, hebt den Geräuschpegel und hat mit Datenschutz natürlich da auch nicht mehr viel zu tun. Ja. Gut, also Desktop-Suche mit Sprache auf jeden Fall möglich, für Leute, die eben Schwierigkeiten haben mit dem Tippen, beispielsweise, wird das allerdings eine ganz fantastische Sache werden. Ja. Das ist ein Riesenschritt, und die Suche mit den Bildern ist auch ein interessantes Ding. So kann man eben zum Beispiel beliebige Bilder in das Suchfeld ziehen und kann dann eben ähnliche Bilder wie das, wo man reingezogen hat, dann im Internet suchen lassen. Also das heißt, was weiß ich, man tut zum Beispiel ein Bild von einem Herzchen reinsetzen und dann kriegt man viele verschiedene Bilder, die ähnlich sind, also auch mit Herzen sind. Ja. Ist das nicht süß? Das ist doch wunderbar. Ja. Google lässt sich was einfallen. Microsoft lässt sich auch was einfallen, und zwar, wie man noch mehr Leute zu Windows 7 bekommt. Windows Vista Support läuft demnächst aus. Demnächst heißt 2012. Unglaublich. Vielleicht war das, was die Maya ja gemeint haben, indem sie 2012 den Kalender auslaufen ließen. Ja, Horror. Windows Vista wird eben nicht mehr aktualisiert nach dem Zeitpunkt. Der Support für Windows Vista läuft da aus. Überraschend früh. Es ist zwar die normale Zeitspanne bei Windows, also bei Microsoft für Windows. Die haben immer so diese Zeitspanne mit den Updates. Allerdings, man muss sich mal vorstellen, Support für Windows XP wird es noch bis 2014 geben. Also es das heißt, dass das Betriebssystem, das weit, weit nach XP herausgekommen ist, wird zuerst den Support verlieren, bevor das uralt Betriebssystem Windows XP den Support verliert. Ja, da sieht man mal, dass auch bei Microsoft offenbar Windows Vista nicht einen sehr hohen Stellenwert hat. Ja, dabei ist ja Windows 7 eigentlich auch nur Windows Vista, ein bisschen kosmetisch verändert und die gröbsten Bugs beseitigt, aber wirklich nur die gröbsten. Und das nennt sich halt Windows 7. Ja, was soll's, ja. Das heißt aber auch für die Leute, die jetzt eben Windows Vista haben, drauf haben wollen und auch noch nach 2012 Support haben wollen, die sollten dann eben sich überlegen, ob sie dann auch nicht den Sprung auf Windows 7 schaffen. Gut, auch gut gemacht. Windows 8 ist da sicherlich noch nicht draußen, wenn der Support für Windows Vista ausläuft. Jetzt, was soll man tun? Ne? Ein paar Monate oder vielleicht ein Jahr, wer weiß, wie lange das dauert, ohne Support rumgurken, eigentlich nicht zu empfehlen, generell nicht zu empfehlen, weil ohne genug Updates und so weiter, das sehe ich schon, die Sicherheitsprobleme auf einen zukommen. Ja? Angeblich sollen ja aber auch, ich glaube, bis 2017, zumindest für Geschäftskunden, sicherheitskritische Updates dennoch ausgeliefert werden, aber Für den Privatkunden, also die Home-Versionen von Windows Vista, wird es wohl auch da keinen weiteren Support mehr geben. Sehr, sehr schade eigentlich. So, naja, was soll man machen? Also Windows Vista 7, ja, Vista 7, genau, ja. Nehmen oder eben dann doch noch ein paar Monate rumgurken ohne Support. Ich weiß nicht, zu empfehlen ist es nicht. Also ich würde es nicht riskieren. Kann nur hoffen, dass vielleicht Windows 8 dann doch schon draußen ist, aber die Chancen sind gering. Ach, und zum Schluss noch was Kurioses, ja, oder seit einiger Zeit macht eine lesbische syrische Bloggerin, ja, sorgt dafür Aufsehen und für internationales Aufsehen und hat auch sehr viele internationale positive Kritik bekommen, ja, wie toll dass das so ist, dass diese Bloggerin Amina Araf hier sich trotz aller Widrigkeiten hier im Internet durchsetzt und eben bloggt, was das Zeug hält, trotz ihrer Orientierung, ja, dass das schon schlimm genug ist, offenbar, ja, für diese geografische Richtung, sage ich mal. Und ja, jetzt, was ist passiert? Diese scheinbare syrische Bloggerin, die entpuppt sich als 40-jährige Amerikaner aus Georgia. Ah! So, jetzt ist natürlich wieder, ne? Das ist nicht gerade sehr ja, positiv für die Blogger-Szene mal wieder. Ja. Auf der anderen Seite soll einem das natürlich zu denken geben, dass im Internet eben genau wie in den normalen Mainstream-Medien nicht alles Gold ist, was glänzt. Nicht alles, und wie gesagt, das zählt auch für die normalen alten Medien, nicht alles, was geschrieben steht, ist auch so richtig, wie es geschrieben steht, ja. Eieieiei. Puh. So, und jetzt kann man sich mal da den Artikel, den ich verlinkt habe, vielleicht zu Gemüte führen und das ganze Ausmaß, ja, Ausmaß entdecken, was da passiert ist durch diesen wunderbaren 40-jährigen Blogger. Nein! Das ist kein Blogger. Das ist ein. Ah! Okay. Hui! Ja, Leute, und das war's jetzt wieder von der RiosOne-Sicht für diese Woche. Ich verabschiede mich. Ja. Aber nicht bevor ich euch die Daten gegeben habe, wo ihr euch vielleicht melden könnt, wenn ihr Informationen wollt, Anregungen oder Kritik oder vielleicht einfach nur Themenvorschläge für nächste Woche. Ja. Und zwar könnt ihr mich erreichen unter oder bei Twitter @Rio, ganz normal @Rio, jawohl. Und ihr könnt mir auch eine Mail schreiben, rio@thenetcasts.com. Immer auf die Mehrzahl achten. Oder ihr könnt, und das ist immer noch die beste Methode, ihr könnt hier eure Kommentare abgeben im Begleitblog dazu, oder Blog, naja, sagen wir mal auf der Seite, wo ihr auch den Podcast findet. Das ist wochensicht.thenetcasts.com. Und ich freue mich über jeden Kommentar oder auch über eure Kritik, die ich dann immer ganz aufmerksam durchlese. Und ja, bis dorthin darf ich mich verabschieden. Bleibt gesund, habt eine schöne Woche und tschüss!